Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blaupausen für eine bessere Welt. Heute mal in einer neuen Situation. Heute gehe ich mal mit der Prinzessin spazieren und nicht der Göttergatte und nehme dabei einen Podcast auf. Das war das erste Mal. Erst habe ich gedacht, da sind nicht so viele Leute unterwegs gerade eben, aber doch, es sind doch ein paar Leute noch auf den Straßen. Ja, es ist Ostersonntag. Das Wetter ist etwas trüb. Es ist nicht mehr so herrlicher Sonnenschein wie gestern. Und wir hoffen ein bisschen auf Regen, dass unsere Pflanzen Wasser abkriegen in dem Garten. Aber noch ist die Hoffnung nicht aufgegeben. Noch ist es bedeckt, noch ist es grau. Es könnte noch durchaus regnen. Ich hoffe jetzt nicht unbedingt jetzt sofort, wenn ich hier mit der Prinzessin unterwegs bin, aber gut. Ja, wir sind ja immer noch in sozialer Distanz. Wahrscheinlich fangen gerade alle Podcasts so an. Ich bin immer noch in Quarantäne. Ja. Nächste Woche habe ich Geburtstag und eigentlich habe ich gehofft, eine große Party machen zu können in unserem Garten. Das wird nicht passieren. Aus dem vorhin genannten Grund, aus der sozialen Distanz. Ja, was eigentlich bis zum 20.04. andauert. Ab dahin weiß man noch nicht, wie es weitergehen wird. Deswegen ist der 19.04. definitiv immer noch Kontaktsperre und ich glaube nicht, dass von jetzt auf gleich das alles sich ändern wird. Also, dass man jetzt auf gleich sagt, okay, jetzt geht wieder raus. Was wahrscheinlich viele gehofft haben. Deswegen ist mein Geburtstag diesmal, wird es keine spontane große Party geben, sondern ich habe jetzt was ganz Innovatives gemacht. Ich habe jetzt einfach alle aus meiner Freundesliste bei Facebook zu einem Trinkzusammenspiel eingeladen. Also alle sollen einfach, statt sich wie üblich auf den Balkon zu stellen, zu klatschen um 19 Uhr, um 20.30 Uhr für mich mal eintrinken. Ja, das ist ja auch, mal was Feines, wenn man weiß, das sind nur jetzt regnet es doch. Es sind noch ein paar Leute, die gerade an einen denken und es ist zum Anlass nehmen, zu trinken. Ja. Ansonsten, meine Mutter ist noch in Selbstquarantäne. Ich glaube, bis morgen hat sie geschrieben, dass sie morgen wieder rausgehen möchte, was auch nicht schlimm ist, weil die ist ja 2 Wochen jetzt zu Hause. Ich kann auch verstehen, dass man dann irgendwann mal sagt, ich möchte auch mal raus. Weil er hat sich ja in den USA aufgehalten und hat sich dann überzeugen lassen, jetzt nach Hause zu fliegen. Ursprünglich wollte sie eigentlich, glaube ich, am 10. April fliegen, was jetzt letzte Woche gewesen wäre. Und da sind ja schon die infizierten Zahlen und Infektionen in den USA völlig durch die Decke gegangen, genauso wie die Sterberaten. Das ist immer nach wie vor eine ernste Situation. Es sterben sehr viele Leute daran. Aber irgendwie, wenn man so zu Hause sitzt, sich in Sicherheit wiegt, glaubt man, ist alles so total weit weg und es kann immer ja nichts passieren. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, in Düsseldorf auch, ist ja alles irgendwie so, fühlt man so eine gewisse Relation, die relativ gering ist. Also ja, okay, sind ja die aktuell 300, 400 Leute infiziert. Okay, sind ein paar gestorben. Okay, Ist aber irgendwie alles im Vergleich zu dem, was gerade in der Welt passiert, gar nicht so schlimm. Wenn ich so rausgucke, jetzt auch letzten paar Tage, als so gutes Wetter war. Jetzt machen wir mal den Schirm zu, ne? Wenn du nicht nass wirst. Wenn man so rausgeguckt hat, hat man gesehen, dass die Leute das jetzt auch so ein bisschen für sich selber nicht mehr so wirklich ernst nehmen. Also vor allem, wir sind jetzt in einer Kleingartenanlage, wo wir hier fast täglich sind mit der kurzen. Und da siehst du ja schon Leute, die dann gemeinsam grillen und zusammen irgendwo sind. Also das ist ja schon, ich glaube nicht, dass das alles nur Großfamilien sind, sich da treffen auf dem Kaffee und grillen. Also ich glaube, viele sind da jetzt auch schon ein bisschen entspannter geworden. Jetzt auch letztens, dass wir auch ein bisschen mit den Rädern rumgefahren sind. Sind ja auch gerade sehr viele mit den Fahrrädern unterwegs gewesen, weil ja gutes Wetter war. Und da siehst du auch, also Leute in Grüppchen auch spazieren gehen teilweise. Also das Grüppchen, wenn die jetzt zwei Pärchen, die mit dem Kinderwagen durch die Gegend gelaufen sind. Also das ist, ich glaube, man wiegt sich so ein bisschen in Sicherheit gerade alles, ne? Wobei Deutschland immer noch eins der Länder ist mit den meisten nachgewiesenen Infektionen. Und so geht es gerade einem, ne? Das ist, man hat ja seinen Alltag irgendwo jetzt mit Homeoffice und mit Gesichtsmaske irgendwie oder mit Mundschutz rausgehen, einkaufen gehen. Wobei ich gehe spazieren ohne den Mundschutz, weil ich will ja nicht mein Kind erschrecken. Und es ist auf jeden Fall, wird es alles irgendwie zur Normalität. Ne? Man weiß, okay, Klopapier gibt es am Donnerstag, am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Das ist kein Problem. Aber was ich bis jetzt immer noch nicht gefunden habe, war Hefe. Das gibt es nach wie vor nicht. Ich muss mal gucken. Ist das doch vielleicht, es kann doch nicht sein, dass alle Hefe dieser Welt jetzt einfach weg ist. Der Göttergatte versucht sich irgendwie so ein selbstgemachtem Gemisch und das ist irgendwie nicht so geil. Weiß ich nicht, ich habe schon ein paar Mal den Vorschlag gebracht, mal doch vielleicht Brot mit Backpulver zu machen, aber das hat er jetzt bis jetzt hartnäckig ignoriert. Ich weiß auch nicht. Ja. Es ist ansonsten, ja, wir haben ja vorgestern haben wir unseren gemeinsamen Podcast aufgenommen, mit dem Göttergatten, und ich bin überrascht, wenn wir so zu zweit labern, das wäre doch relativ schnell eine Stunde voll oder eineinhalb Stunden oder zwei Stunden voll kriegen. Und wie ist das? Zeit geht immer flott um, wenn man dabei zusammensitzt, quatscht und säuft. Ja, und gestern war ja Ostersonntag und dann haben wir für die Prinzessin haben wir Eier in der Laube versteckt, hat die bunte Eier gesucht. 6 Eier versteckt, 12 Eier gefunden. Super Ausbeute. Ich glaube, die war zufrieden mit. Hat er Spaß gehabt. Ja. Ja, jetzt war ich so scharf drauf, einen Podcast aufzunehmen und habe gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich noch alles erzählen. Ich hätte ja vorhin habe ich noch mir Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich nur das und sagen und das sagen und das sagen. Aber ich habe vergessen. Vielleicht muss ich mir auch irgendwie so eine Liste machen und aufschreiben, worüber ich alles reden wollte. Disziplinierterer Podcaster werden. Vielleicht werden dann meine Podcasts auch ein bisschen strukturierter und haben endlich Zuhörer bei den iTunes. Wie ich mir in Sätzen erfahren habe, ja, von meinem Göttergarten, dass mein Podcast ist zwar bei iTunes, hat aber keine Zuhörer. Das finde ich ein bisschen traurig. Ich würde jetzt in meinem Podcast ja aufrufen, mehr Zuhörer bei iTunes zu haben, aber mir hört ja keiner zu. Ist irgendwie sinnfrei. Ja. Ansonsten. Ja, die Familie. Jetzt gestern haben sich jetzt auch die Familienmitglieder von meinem Göttergarten sich bei uns gemeldet, haben frohe Ostern gewünscht, haben dann auch allen brav gewünscht. Was mich aber hier stimmt, was ich nur sagen wollte, ist, ja, ich finde es, also als wir geheiratet haben, habe ich halt bewusst meinen Namen behalten. Weil, ja, ich weiß ich nicht, es steckt eine lustige Geschichte dahinter. Ne? Heißt, ich habe das schon mal in meinem Blog drüber geschrieben. Eigentlich ist es nicht unser ursprünglicher Name meiner Familie, sondern ein erfundener. Und zwar, weil während des Zweiten Weltkrieges hatte meine Großmutter oder Urgroßmutter beziehungsweise in der im Amt gearbeitet, wo die Pässe ausgestellt wurden und hat dann den Namen geändert. Und zwar der ursprüngliche Name war die Labernden. Und zwar hat sich halt, war ein jüdischer Name, hat sich jüdisch angehört. Und der russische Name war dann die Schweigende, die Schweigenden. Ja, und das hat die halt so gut gemacht, dass das keinerlei, also dass keiner den Betrug irgendwie gemerkt hat auch. So, das also heißt es also, im Grunde gibt es nur insgesamt 3 Generationen, die diesen Namen getragen haben. Also meine Urgroßeltern, meine Großeltern, mein Vater und ich. Und ich bin die Letzte, die diesen Namen hat. Und nach mir wird der Name aussterben. Weil mein Vater ja nur weibliche Nachkommen hatte. Meine Schwester hat ja schon ihren Nachnamen aufgegeben. Und ich habe gedacht, nö, da steckt ja so eine witzige Geschichte dahinter. Oder so eine witzige oder tragische, je nachdem, wie man sehen mag. Das behalte ich einfach. Und ja, das war dann auch mein Wunsch. Meinem Göttergarten war das egal. Der fand es eigentlich, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass ich meinen Namen behalten habe. Weil klar, für den Familiennamen haben wir uns ja für seinen Namen entschieden. Weil meiner ist ja eine weibliche Form des russischen Nachnamens und wir wussten halt nicht. Wohl wissen, dass wir irgendwann mal Kinder haben werden, muss man nicht ein Mädchen Junge wird und dann fanden wir das vielleicht nicht so geil, wenn Jungen haben und der einen weiblichen Nachnamen tragen muss. Deswegen, ja, das ist vielleicht der vorgeschobene Grund. Ich glaube, der eigentliche Grund ist, sind wir ehrlich, man will es den Kindern auch nicht unnötig schwer machen. Also ich sehe, sie merken ja selber, wie schwierig das ist mit einem slawisch klingenden Nachnamen in Deutschland voranzukommen. Also viele mögen es nicht glauben, aber tatsächlich ist das so, dass wir eine Wohnung gesucht haben, habe ich immer den Nachnamen von meinem Göttergarten verwandt, nicht meinen eigenen, weil die Leute dann einfach nicht darauf reagieren, weil man deinem russischen, deinem slawisch klingenden Nachnamen sie anschreibt, wegen einer Wohnung. Hallo, guten Morgen. Einige Passanten auch hier. Hallo, guten Morgen. Ja, und eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ja, ich habe mich halt für meinen Nachnamen entschieden. Und das wird einfach von einigen Familienmitgliedern von meinem Göttergarten einfach konsequent ignoriert. Und so bekamen wir halt auch eine Postkarte, die einfach für die Familie, für alle, wohl genau, es wurden alle Vornamen aufgelistet von dem Haushalt lebende Person, aber unter einem Nachnamen, und zwar dem von meinem Göttergarten. Und ich weiß nicht, ich finde es ärgert mich, dass man sich einfach nicht die Mühe macht, einfach den Namen sich zu merken oder irgendwie, ja, das einfach so hinweg sieht. Finde ich blöd. Oder wenn man es weiß. Ja. Süße, was suchst du denn? Jemanden gesehen? Ach ja, es langsam wird es Frühling. Alles fängt an zu blühen. Das merke ich ja sehr stark bei uns in der Kleingartenanlage, dass es so auch so nach Blumen riecht. Also wenn man sein durch die Gänge fährt, durch die Straßen da in dieser Anlage, die ist ja relativ groß ist. Und da steigen einem schon die diverse Gerüche in die Nase. Das ist jetzt nicht unbedingt unangenehm, aber richtig, richtig schön frühlingshaft. Und wir haben auch Vögelchen bei uns im Garten wohnen. Und auch Insekten, einiges an Insekten. Also richtig schön, schöner Garten, wie er sein soll. Ah ja. Ja, es war auch das erste Ostern für meinen Göttergarten, dass er nichts passiert, was seine Eltern verbracht hat. Dazu hat er sich jetzt auch nicht großartig geäußert, nur dass es halt so ist. Aber da äußert sich Kinder eher selten zu irgendwas. Also was seine eigene Person betrifft, also was vielleicht die Emotionen angeht oder so, hält er sich sehr stark zurück. Also ein bisschen so das Gegenteil von mir, die mal mit allem raus muss, was gerade ist. Ah ja, ja, ich habe ja zu meinem virtuellen Trinken eingeladen. Ja gut, einige haben es noch gar nicht gesehen oder nicht zugesagt. Also es ist jetzt auch keine, gab keine Absagen oder so. Aber zwei Personen haben da auch vielleicht gedrückt. Und ich denke, hey, was, habt ihr was anderes vor in dem Tag? Okay. Ach, vielleicht gratuliere ich dir zum Geburtstag. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denke ich an dich. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich bin mir indifferent. Ich lasse mir alle Optionen offen. Für wen ich klatsche und für wen ich trinke. Dann möchte ich mich jetzt so nicht festlegen. Sehr geil. Ach ja, sind auch schon viele mit Hunden unterwegs. Ach, glaub ich möchte auch einen Hund haben. Kleinen, süßen Bella. Ja, da würde sich auch, glaube ich, die Prinzessin sehr drüber freuen, wenn wir einen Hund hätten. So, ich glaube, schnell verabschiede ich mich jetzt mal. Und weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Oh, Montag, stimmt gar nicht, Montag. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.